die göttliche komödie von dante die hölle acht und zwanzigster gesang diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz wer könnt auch selbst in ungebundner rede mehrmals erzählend gnüglich all die wunden und all das blut das ich jetzt sah beschreiben gewiß zu schwach wär hier jedwede zunge weil unsre sprach und unser sinn so vieles in sich nicht zu umfassen raum besitzen wenn all das volk auch gleich versammelt wäre das auf apuliens schicksalsreichem boden gejammert ob des eigenen bluts vergießen durch römerhand erst in der langen schlacht dann die so gewaltge beut an ringen brachte wie livius sonder irrtum uns berichtet nebst jenem volke dem geschmerzt die hiebe weil robert guiscard es sich widersetzet und jenem des gebein noch jetzt man aufliest bei ceperano wo zu lügnern wurden all die apulier und bei tagliacozzo wo erhard siegt der alte sonder waffen und der durchbohrt ein glied und der verstümmelt es zeigt was mit der widrigen gestaltung der neunten bulge nichts doch im vergleiche nicht sprang wenn mittelstück es oder gere verloren je ein faß so als durchschauen vom kinn bis wo man furzt ich einen schaute hinab hing das gedärm ihm an den beinen und das geschling war sichtbar und der beutel der schnöde der aus dem verschlungnen dreck macht dieweil ich ganz auf ihn den blick nun hefte sah er mich an und sprach sich mit den händen auftuend die brust sieh wie ich mich zerlege sieh wie verstümmelt mahomet ist weinend geht ali vor mir her im angesicht vom kinn hinaufgespalten bis zum stirnhaar und all die andern die du hier erblickst weil unruh sie und spaltung ausgestreuet im leben sind anjetzt also zerspellt ein teufel spaltet uns da drin so grausam und läßt jedweden aus der rotte über des schwertes klinge wiederum dann springen wenn wir die jammervolle bahn umlaufen denn stets aufs neu verschließen sich die wunden eh einer abermals vor jenen hintritt doch wer bist du der von dem riff du gaffest wohl zögernd zu der strafe dich zu stellen die auf beschuldigung dir zuerkannt ward nicht hat der tod ihn noch erreicht noch führet ihn schuld zur qual entgegnete mein meister doch um vollkommne rund ihm zu gewähren muß ich der tod schon bin von kreis zu kreise hier unten durch die höll ihn jetzt geleiten und also ist's so wahr ich mit dir spreche wohl mehr denn 100 blieben in dem graben als sie's vernahmen stehn mich anzublicken die marter vor verwunderung vergessend so sag dem fra dolcino denn du der wohl die sonne bald aufs neu erblickst daß will er mir nicht in kurzem folgen er sich also mit nahrungsmitteln rüste daß die schneenoth den novaresern nicht den sieg verleihe der außerdem nicht leicht wär zu erringen den einen fuß zum weitergehn erhebend sprach mahomet zu mir sotane worte und streckt darauf fortschreitend ihn zu boden ein andrer dem durchbohret war die kehle und abgestutzt die nas bis zu den brauen und der annoch ein einzig ohr nur hatte stillhaltend vor verwundrung nebst den andern um mich zu sehn ritzt jetzt vor den genossen den schlund auf blutroth allerseits von außen und sprach o du den keine schuld verdammet und den ich einst sah im lateinerlande wenn mich zu große ähnlichkeit nicht täuschet gedenk an peter doch von medicina wenn je du wieder siehst die holde fläche nach macabo sich senkend von vercelli und gib die kund den beiden besten bürgern von fano angiolellon und herrn guido daß wenn hier eitel nicht ist das vorhersehn sie aus dem schiff geworfen und gesäcket einst werden in der näh dort von katholika von einem schnöden wüterich verrathen nicht sah an noch Neptun so große Übeltat je zwischen Cyperns Eiland und Mallorca nicht von Seeräubervolk nicht von Argivischem denn der Verräter mit dem einen Auge der jene Stadt besitzet die gesehen wohl einer hier bei mir nicht haben möchte wird sie zu sich zur Unterredung laden und sodann tun daß bei Focaras Windstoß sie nicht Gebet mehr brauchen noch Gelübde und ich zu ihm drauf zeig mir und erkläre wenn ich hinauf von dir soll Nachricht bringen wer jener sei denn herb ist das Gesehne drauf an die Kinnlad eines der Genossen die Hand anlegend riss er ihm den Mund auf und rief der ist es selbst hier der nicht redet er war es der verband in Cäsars Seele den Zweifel tilgt behauptend daß nur Schaden stets den Gerüsteten das Zögern brächte o wie erschrocken Curio jetzt mir deuchte mit der zerschnitten Zung in seiner Gurgel, er, der so keck im Sprechen einst gewesen, und einer, der beraubt war beider Hände, streckt in die dunkle Luft empor die Stumpen, so daß das Blut besudelte sein Antlitz und rief: Du wirst doch Moskas noch gedenken, der ich, weh mir, einst sprach, geschehn'es fügt sich ein wort für tuskiens volk des unheils samen und deinem stamm fügt ich hinzu vernichtung drob jener häufend schmerz auf schmerz davonging gleich einem der im trüben wahnsinn hinwallt doch ich verblieb die schaar noch zu betrachten und sah etwas daß ich mich scheuen würde allein ohn anderen beweis zu melden gäb mein gewissen mir ein gut geleit nicht das unerschrocknen sinn dem menschen leihet wenn ihn als harnisch deckt ein rein bewußtsein ich sah gewiß noch deucht mir daß ich sehe hauptlos einhergehn einen rumpf gleich wie auch die andern wallten aus der jammerherde das abgeschlagne haupt hielt bei den haaren laternenartig in der hand er schwebend und dieses blickt uns an und sprach o weh mir sich selber macht er selbst sich so zur leuchte daß zwei in einem eins in zwein sie waren wie solches sein kann weiß wer's so geordnet als er gerad am fuße stand der brücke hob er den arm empor zusammt dem haupte damit er seine wort uns näher brächte die waren sie die qualenvolle strafe der du noch atmend wallst zu schaun die toten sieh ob so groß wohl eine sei wie diese und daß von mir du nachricht bringen mögest so wisse ich bin Bertram von Born derselbe der einst dem könig Johann bösen rat gab den vater hab ich mit dem sohn entzweiet Achitophel trieb schlimmres nicht mit David und Absalon voll bosheit sie verhetzend weil ich so eng verbundene getrennt muß ich getrennt weh mein gehirn jetzt tragen von seiner wurzel die in diesem strunk ist so wird in mir vergeltungsrecht geübet Ende von 28. Gesang